FM 4. Dance. La Boom Deluxe. Ich hoffe, ihr seid gut gerutscht bzw. rübergetanzt und wieder fit wie ein Turnschuh. Für heute lasst mal die Turnschuhe an bzw. schlüpft in eure Dancing-Shoes. Es gibt wieder ganz, ganz, ganz viel Musik zum Tanzen, Shaken, Stampfen, Trippeln und Schütteln oder was auch immer ihr machen wollt. Live im Studio begrüße ich um etwa 11:30 Transki. Transki ist ein in Wien lebender Musikproduzent und DJ. Im echten Leben heißt er Kevin Young und ist unter anderem auch Journalist. Jo, sein Musikprojekt begann 2021 mitten in der Pandemie und während viele Künstler aufs Livestreamen oder auf Podcasts setzten, entschied sich Transki für das, um das es eigentlich geht, ums Musikschaffen. Und das führte jetzt auch dazu, dass er sein eigenes Label gestartet hat. Mystical Research heißt es. Und da gibt es auch schon eine Release, eine Compilation mit etwa 15 Artists. Aber mehr dazu erzählt euch später Transki selbst. Nach einem Mix von Transky gibt es auch Musik von Seo Jong, ein DJ und Produzent aus Südkorea. Ja, und zu guter Letzt serviere ich euch noch ein legendäres Set von Carl Craig, aufgenommen bei der No UFO Party 2000 in Berlin. Und genauso lang bin nun auch ich schon Host dieser wunderbaren Show. Und wie jedes Jahr mache auch ich wieder das Intro, das Warm-up, den Start ins Laboom Deluxe Jahr. Mein Name, ich sag's nochmal, Sebastian Schlachter. Und meinen Sound gibt es für euch jetzt 1,5 Stunden lang. Pur und ohne Gequatsche. Sebastian Schlachter in the Mix. Dance. Ladies and Gentlemen. Stop the party, FM4 Laboom Deluxe. We'll be right back. Ourselves as the authors of new justice. That has to be the role of any person who considers himself revolutionary. FM4, La Boom Deluxe.

FMFIR, la boom de luxe. Go in the high, give it low. Through ups and downs we'll flow. Together make us stand. Through darkness hand in hand. Go in the high, taking flight. Breathing through the night. No challenge seems too far. Reaching for the stars. Go in the high, taking flight. Soaring through the night. No challenge seems too far. Reaching for the stars. joke. It is a must for you to know that God is your only hope. So, who's dismal? Reasons to be dismal? Nah, you're dismal. Wisdom, that's love. It should never cost a dime. And if this is reality, I want to share more. You don't love it. Shake that thing in the house. Higher embrace. Can't explore. It is the vertical expression of a horizontal desire legalized by music. Yeah. But galaxy far away in a universe. No university, barely pass high school, cheap like a geek in a lab. Thank you. he tastes like honey and a bit like sourdough. My mommy and my daddy enjoy to take control. For them I'm really steady and enjoy to play my role. My mommy and my daddy, my mommy and my daddy, my mommy and my daddy. Thank you. Room und in the Mix war gerade ich, Sebastian Schlachter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tracklist findet ihr auf fm4ohr.at. Die gesamte Sendung und auch mein Mix und Mixes aller Artists des heutigen Abends bleiben für 30 Tage online. In unserem Player, fm4ohr.at/player, auch zu finden über /dance.